Let's pray. Beten wir. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Thank you for your precious life you've given us. Danke für dein kostbares Leben, das du uns geschenkt hast. Your precious love that you give us every day. Für deine kostbare Liebe, die du uns jeden Tag gibst. Your precious faithfulness to your covenants towards us every day. Und deine kostbare Treue deinen Bündnissen gegenüber, die du uns jeden Tag schenkst. Father, that you set your affections upon us. Und dass deine Liebe uns gegenüber ausgedrückt ist, Herr. And you keep us in the palm of your hand. Dass du uns in deiner Hand hältst. Lord, thank you. Herr, danke. Thank you for giving us purpose in life. Danke, dass du eine Absicht in unser Leben gegeben hast. And thank you for giving us the power to fulfill that purpose. Und danke, dass du uns auch die Kraft gegeben hast, diese Absicht zu erfüllen. So Lord, just bless and anoint these words. Deswegen beten wir, dass du diese Worte salbst, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. 1 Kings chapter 4. 1. Könige 4. This is the very beginning of Solomon setting up his government. Und das ist der Beginn, wo Salomo regiert hat. And I was, as I was reading this a couple weeks back, und als ich das vor einigen Wochen gelesen hatte, there was this verse that just really stood out amongst all of this. Da schlug mir ein Vers entgegen, sozusagen von allen anderen heraus. Because it just really caused me to ponder, and it blessed me so much. Weil das hat mich dann dazu gebracht, darüber nachzudenken, und es hat mich so sehr gesegnet. So it says in verse 1. Es heißt hier im Vers 1. So King Solomon was king over all Israel. Der König Salomo regierte über ganz Israel. And then he goes through and he says these were the princes in verse 2. Dann werden in Vers 2 die ganzen Beamten aufgezählt. And then in verse 5, let's jump right to that. Und dann gleich zum Vers 5. And Azariah, the son of Nathan, Azariah, der Sohn Nathans, was over the officers, war über die Aufseher gesetzt. And now here's the key part. And Zabad, the son of Nathan, nun kommt der Schlüssel, die Schlüsselstelle hier. Zabud, der Sohn Nathans, was the principal officer, war Minister. And then it says this, and the king's friend. Und dann heißt es noch der Freund des Königs. Now they just continue on and they talk about all these other people. Und dann wird er weiter erzählt von all diesen Leuten. But isn't this interesting? He talks about his position. Aber es ist doch interessant, hier wird über seine Stellung gesprochen. And he says, and he was the king's friend. Und es heißt hier, und er war der Freund des Königs. And I thought about that. That is so unusual to be put right in there. Und ich habe über das nachgedacht, weil es ist so ungewöhnlich, dass das da drinnen steht. So I did some searching about this king's friend. Also habe ich da ein paar Studien darüber angestellt, über diese Ausdrucksweise der Freund des Königs. There's only one other place that this is spoken about. Und es gibt nur eine zweite Stelle, wo nochmal so darüber gesprochen wird. And in actuality, this was a position. Und da geht es um die Stellung eines Menschen. In the government. In der Regierung. This was a David had the same. He's the one who initiated this position in the government. Solomon's father. Und zwar David, der Vater von Salomo, er hat diese Position initiiert in der Regierung. And it's amazing because Hushai. Und es ist interessant, weil der Hushai was David's friend. War der Freund Davids. Now think about this. Und denk mal darüber nach. Now here Solomon is the king. Salomo ist König. And he appoints one person. Und bestimmt einen Menschen. That's my friend. Das ist mein Freund. That meant so much in that government. Und das hat so viel bedeutet in dieser Regierung. Because number one, everyone had to have an appointment with the king. Weil zunächst einmal jeder musste eine Art Abredung mit dem König haben, eine Verabredung. But not the king's friend. Aber nicht der Freund des Königs. Everyone had to come in a certain way to approach the king. Jeder musste sich auf eine ganz bestimmte Weise dem König nähern. But not the king's friend. Aber nicht der Freund des Königs. All the guards knew the king's friend. Und alle die Wachen, sie kannten den Freund des Königs. So the king's friend could walk in the back door. Also der Freund des Königs, er konnte auch durch die Hintertür hineinkommen. Hey, is Solomon in? Ah, ist der Salomo da? Yeah, he is. Go right ahead. Of course you can go. Ja, geh nur durch, da ist er. Solomon, every time Solomon, oh, my friend. Und der Salomo jedes Mal hat ihm gesagt, ja, special mein Freund. Privilege. Ein ganz besonderes Privileg. Now, not only did he have access. Also nicht bloß, dass er den Zutritt hatte. But you know what it's like when you see your friend? Aber wie ist es denn, wenn wir einen Freund sehen? Because when you see your friend, doesn't it like something inside, ah. Wenn du deinen Freund siehst, ist das nicht so, wie da sagst du, ah, schön, dass du da bist. Because a friend is someone. Weil ein Freund ist jemand. When you don't have to have your guard up. Wo du keinen Schutz eigentlich brauchst. And of course, everyone, we in 1 John 1. In 1. Johannes 1. A true friend is someone who walks in the light with you. Da heißt es, dass ein wahrhaftiger Freund einer ist, der mit dir durchs Leben geht. And has fellowship with you. Und mit dir Gemeinschaft hat. And in Proverbs 27:9, und in den Sprüchen 27:9, it says, "Ointment and perfume rejoice the heart." Da heißt es, die Salbung und der Wohlgeruch erfreut das Herz. And it says this, so does the sweetness of a man's friend by hearty counsel. Und so ist es auch mit einem Freund. Here's the man. Da ist dieser Mensch. That's a friend of the king. Er ist Freund des Königs. And he's a man who the king honors and trusts. Und das ist ein Mensch, dem der König vertraut und auch ehrt. He trusts his opinion about things. Das heißt, er vertraut ihm in Bezug auf seine Meinungen. And it's always an iron sharpeneth iron relationship. Und es ist immer eine Beziehung, so wie Eisen Eisen schärft. And so here it is, every time, you know, this is really funny, but I've got to share this story. Also ich muss euch da eine kleine Geschichte erzählen. When Pastor Rob would come over from Austria, wenn Pastor Rob von Österreich nach Amerika kommt, to the convention, zur Konferenz, and I remember one year at the convention, ich erinnere mich, eines Jahres war es, I was working at the convention, ich habe da eine Arbeit gehabt, and I was way over on one side of the fellowship hall. Ich war ganz weit drüben da, auf der anderen Seite der Halle. At the convention, the fellowship hall is packed. Und zur Zeit der Konferenz ist die Halle immer bummvoll. Everybody's squeezing in to try to get that little bit of time with Pastor when he says that nugget. Und jeder, der versucht, sich irgendwie reinzuquetschen, versucht nur eine gewisse Zeit noch mit dem Pastor zu erleben. I was way over in the corner. Und ich war also ganz weit da drüben. I think I was working security or something. Ich glaube, ich habe irgendeinen Dienst gehabt im Stahlordner. Und ich habe diese Arbeit bekommen absichtlich. So that I could be in the fellowship hall every time. Und zwar, so dass ich eben jedes Mal in der Halle sein konnte. I had ulterior motives. Also I wanted to hear everything Pastor had to say. Ich wollte einfach alles hören, was der Pastor gesagt hat. But I'm over in the corner. Aber ich bin da in dieser Ecke gestanden. And like 20 minutes before, somebody said, "Hey, Pastor Rob's here." Und ja, so 20 Minuten vorher hat jemand gesagt, ja, Pastor Rob ist da. Great, great. Ich habe gesagt, groß. So then 10 minutes later, right at the door. Und dann 10 Minuten danach, gleich dort bei der Tür. Pastor Rob and Mary walk in. Kommt Pastor Rob und Mary hinein bei der Tür. Now. This is really funny, but something that we've done since we were kids. Und etwas, was wir schon gemacht haben, als wir noch kleine Jungs waren. That we got from my oldest brother. Etwas, was wir von meinem ältesten Bruder übernommen hatten. And it was our way of communicating when we were in high school. Das war unsere Art, wie wir uns verständigt hatten, als wir noch im Gymnasium waren. When we were communicating. Ohne dass es jemand bemerkt hat, verständigten wir uns. So he walks in the door. So er kommt durch die Tür rein. And he's looking around. Er blickt sich um. And I see him, and I'm standing there waiting. And his eyes catch mine. Und er erfasst meinen Blick auch. And all they do is this. Und alles, was tut, ist das. And he does that back. Und macht genau das Gleiche zurück. Now you know what that means? Und wisst ihr, was das bedeutet? That's a lot. That's a whole state. That's a whole paragraph. Das ist ein ganzer ein Absatz ist das an that's Aussage. Saying, "Hi, how are you?" Das heißt so viel wie "Hallo, wie geht's dir?" I'm doing fine, and you? Mir geht's gut und dir? That's great. It's so good to see you. Das ist großartig. Schön, dass du da bist. It's good to see you too. Das ist super, dass du auch da bist. I can't wait to spend some time with you. Ich kann es kaum erwarten, mit dir Zeit zu verbringen. Yeah, you also. Ja, ich genauso. That's all in that little. Und das alles umfasst diese kleine. We learned it from my oldest brother. Das haben wir von meinem ältesten Bruder gelernt. It works every time. Das funktioniert immer. And nobody else. It's really funny, but even to this day, it's like, you know, it's just one of those things. Das ist wirklich lustig, weil bis zu diesem Tag ist das so. But you think about it. The amazing thing is in our walk with God. Aber denkt mal drüber nach, das Erstaunliche in unserem Wandel mit and Gott. I shared this principle when I was in Ukraine. Und ich habe über dieses Prinzip gesprochen in der Ukraine. Because it is so important to understand in our relationship with God. Weil das so wichtig ist in Bezug auf unsere Beziehung mit Gott. Yes, he's our Lord. Ja, er ist unser Herr. And yes, he loves us. Ja, und er liebt uns. And we love him. Und wir lieben ihn. And God loves us. Und Gott liebt uns. But the amazing thing is that because he is our friend. Aber das Erstaunliche dabei, weil er unser we Freund have been ist, appointed the king's friend. Wurden wir zu den Freunden des Königs gemacht. Turn with me to John 15. Blättert mal zu Johannes 15 mit mir. And I'll prove it to you. Ich werde euch das beweisen. But you see, the amazing thing is that God not only loves us. Und aber das Erstaunliche dabei ist, dass Gott uns nicht bloß liebt. But he likes us. sondern uns auch mag. You know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? He likes to be with us. Er mag das, mit uns zusammen zu sein. When he sees us. Wenn er uns sieht. You know what he does? Wisst ihr, was das bedeutet? Hey, how you doing? Er sagt so, it's good to see you. Wie geht's dir? Gut, dass du da bist. But Jesus says in John 15. Aber Jesus sagt in Johannes 15. Vers 15. Henceforth, from now on. Ich nenne euch nicht mehr. Ja. I call you not servants. Ich nenne euch nicht mehr Knechte. For the servant knows not what his Lord does. Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. But I have called you friends. Euch aber habe ich Freunde genannt. For all things that I have heard of my Father, weil ich euch alles verkündet habe, I have made known unto you. Was ich von meinem Vater gehört habe. Now here's the king's friend. Nun, da ist der Freund des Königs. The king's friend is his confidant. Und das ist sein Vertrauter. And he might pull him in and say, "Hey, listen, I need to talk to you. I need to bounce something off of you." Das könnte zum Beispiel so sein, dass er ihn zur Seite nimmt und sagt, "Du, ich muss mit dir sprechen. Ich brauche was von dir." I'm planning on making this decision for the city. Ich plane jetzt, eine Entscheidung zu treffen in Bezug auf die Stadt. What do you think? Was denkst du darüber? He respects his opinion that much. Er respektiert seine Meinung in diesem Maße. And the amazing thing is that God loves. Und das Erstaunliche dabei ist, dass Gott, when we have a very, very real practical fellowship with him, es wirklich liebt, wenn wir eine ganz, ganz praktische Gemeinschaft mit ihm haben. In 1. John 1:9. Im 1. Johannes 9. Or no, 1. Corinthians 1:9. I'm sorry. Also im 1. Korinther 1:9. You and I have been called to a fellowship. Da werden wir zu dieser Gemeinschaft aufgerufen. With Jesus. Mit Jesus. And the amazing thing about that word fellowship, und das Erstaunliche bei diesem Wort Gemeinschaft, it means the same thing in 1 John 1. Dasselbe heißt es auch im 1. Johannes 1. You have a common ground of fellowship. Da ist ein gemeinsamer Boden, auf dem man steht. You think in common. Man denkt gemeinsam. And see God, and it's just like and it's interesting when you study the word, you find out it's just like having a conversation with God. Und wenn man das Wort studiert, dann sieht man, dass das eigentlich bedeutet, eine Konversation mit Gott zu haben. Now in basic conversation 101, that means, you know, the rules of having a friend. Also wenn man sich jetzt mal die grundlegenden Regeln bei einer Konversation mit Freunden ansieht. And think about it after service tonight when you talk to somebody. Und denkt an das, wenn ihr nach dem Gottesdienst mit jemand sprecht. This is how it's supposed to go. So sollte es eigentlich sein. Hi, how are you? Hallo, wie geht's dir? Hi, good to see you. Ja, schön, dass du da so bist. So you say something, right? Also du sagst etwas. And then you wait for them to say something back. Und dann wartest du darauf, dass eine Antwort zurückkommt. And then when they say something back, then you might say something based upon what they said. Und wenn dann eine Antwort kommt, kannst du wieder auf diese Antwort reagieren. Back and forth, right? So geht das hin und her. It's like a ping-pong game. It's great. Es ist wie bei einem Ping-Pong-Spiel, nicht wahr? But that's literally 1 Corinthians 1:9 fellowship with God. Und das ist eigentlich, was im 1. Korinther 1 ausgedrückt wird. Gemeinschaft mit Gott. To have that fellowship with him. Er will, dass wir eine Gemeinschaft mit ihm haben. Now it's funny because I shared this principle with the Kiev church, and the Kiev church is very small. Und es ist schon interessant, weil ich habe das in der Kiew-Gemeinde auch mitgeteilt. And dieses we were Prinzip. Packed into in Pastor Igor's living room. Und diese Gemeinde ist sehr klein und wir sind im Wohnzimmer von Pastor Igor gesessen. Which is also the Bible College. Welches auch gleichzeitig das Bibelcollege ist. Which is also my bedroom. Auch gleichzeitig mein Schlafzimmer war. Which is the utility room. Und auch der Aufenthaltsraum und alles eben. And so I shared how God loves to be very specific with us. Und ich habe eben darüber gesprochen, wie sehr Gott es liebt, dass er mit uns sehr persönlich ist. And he loves for us to be very specific with him. Und dass er es auch mag, wenn wir sehr persönlich mit ihm umgehen. And I'm serious. This is what I've been ever since I got saved. Und ich bin jetzt ganz ernst, seit ich errettet wurde. And I realize God loves us to ask the little things. Und ich habe erkannt, dass Gott es mag, wenn wir ihn um kleine Dinge bitten. I do this every time I lose either my keys or my wallet. Und ich mache das jedes Mal, wenn ich meine Schlüssel irgendwie verlegt habe oder meine Brieftasche. Where's my keys? Where's my keys? Schlüssel? I can't find my keys, right? Meine Schlüssel. And so you're looking around the house and you're looking everywhere. Und du suchst einfach das ganze Haus. You blame your wife. Du beschuldigst dann deine you Frau. You blame the kids. Die Kinder. Can't find the keys. Du kannst die Schlüssel nicht finden. Finally I stop. Und dann halte ich inne. God? Gott? You know everything. Du weißt alles. You know exactly where my keys are. Du weißt ganz genau, you wo meine Schlüssel right sind. Now. Du siehst sie jetzt. Please show me where they are. Bitte zeig mir, wo sie and sind. I am not kidding every time. Und ich mache jetzt keine Scherze, wirklich jedes Mal. Within the next minute or two I find them. In der darauffolgenden Minute finde ich diese Schlüssel. Same thing with my wallet. Genau dasselbe mit meiner Brieftasche. So I had shared that and the very next day Und als ich das eben mitgeteilt hatte, am darauffolgenden Tag, we're all packed up and I have to get everything ready to leave. Und ich habe schon alle meine Sachen beisammen und wir sind bereit abzufahren. We had to go to the train station to get to redo my ticket. Und wir mussten da zur Zugstation fahren, um nochmals meine Karte einzulösen. Can't find my wallet. Ich kann meine Geldbörse nicht finden. And everything is all packed up. Und alles ist schon eingepackt. And so I opened everything up and I looked through everything. Also ich öffne alle Taschen nochmals und suche alles yeah, durch. Can't find it. Ich find's nicht. Pastor Igor and Luda, they're searching over everything, looking everywhere. Und der Pastor Igor sucht auch mit und überall suchen wir. First thing I said, God, I didn't leave it out. I didn't get stolen, did it? And I didn't have any peace about that. Also ich hatte da keinen Frieden. Ist die gestohlen worden oder was? I said, okay, this is what we got to do, because we can't find it. Und dann habe ich gesagt, na, Folgendes müssen wir tun. Ich kann sie nicht finden. We need to pray right now. Wir müssen jetzt beten. I said, God. Ich habe gesagt, Gott, you know where my wallet is. Du weißt, wo meine Brieftasche ist. You see it right now. Du siehst sie jetzt. Please show me my wallet. Give me my wallet. Bitte zeig mir doch meine Geldbörse. Wo ist sie? You know what? Gib sie mir. Check your pants pocket you were wearing last night. Und dann hat was hat's geheißen? Schau in deiner Hose nach, die du gestern Abend getragen hast. There it was. Und ich habe da reingeschaut and they're dying laughing. Und die haben sich vor Lachen zerbrochen. Because I had just shared it the night before. Weil ich eben das die Nacht davor mitgeteilt hatte in der Botschaft. And then one of the things that we were talking about is believing God for things. Und eines der Dinge, über das wir gesprochen haben, war eben Gott in Bezug auf Dinge zu vertrauen. Because how personal God is. Nämlich wie persönlich eben Gott ist. And I said this one thing. It was their Sunday night service. Und es war an einem Sonntagabend-Gottesdienst. Da habe ich Folgendes gesagt. Imagine. Stellt euch einmal vor. If everyone here, there's 21 people in the room right now. Wenn jeder einzelne hier sind 21 Personen in diesem Raum. If you prayed and asked God every day. Wenn du betest und ihn jeden Tag bittest, Gott jeden Tag bittest. To bring someone your way. Nämlich jemand mitzubringen, that you could minister to, dem du dienen kannst, that would, you know, that you could lead to the Lord and disciple, und den du dann zum Herrn führen kannst und auch ausbilden kannst church. Und in die Gemeinde bringen kannst. Now I have a question for you. Ich habe eine Frage für euch. Do you think God doesn't want to hear that prayer? Glaubt ihr, dass Gott dieses Now, Gebet nicht hören möchte? That's a soul. Das ist eine Seele. I said, just imagine, here we are fishing. Stellt euch doch vor, wir sind hier und wir fischen. And God, what God decided, and we ask God, God, give me a fish. Und wir beten zu Gott und sagen, Gott, gib mir doch einen Fisch. Okay, and he throws it on our lap. Und dann throws it on our lap. Er springt da. Don't even need the hook. Also ich brauche nicht einmal den Haken, der springt in meine Schoße rein. And so I was sharing that, and I got the body all excited there. You und know? Also der ganze Leib dort wurde richtig aufgeregt. The very next day. Thema. Und am darauffolgenden Tag. Now one thing is really funny about Kiev. Und eine Sache ist wirklich lustig in Bezug auf Kiev. If you need a ride, wenn du dort eine Fahrgelegenheit hast, everybody's a taxi. Jeder ist dort ein Taxifahrer. Everybody. Jeder. You just step out in the street. Du gehst einen Schritt auf die Straße raus und machst so. It's unbelievable. Everybody will give you a ride. Aber jeder würde dich da mitnehmen. Ist unglaublich. As long as you give him some money. Also solange du ein wenig Geld dafür zahlst. But it's amazing. I was like, no. Also es war wirklich erstaunlich. I was just blown away. Es hat mich einfach um den Verstand gebracht. So Pastor Igor and I are going out to get coffee. Also Pastor Igor und ich gehen auf einen Kaffee. And it was 2 o'clock in the afternoon, and I started getting very tired. Und es war 2 Uhr am Nachmittag und ich wurde schon sehr müde. He brought me the other day. He had shown me the best. It was literally the best coffee shop I'd ever been to. Also ich war wirklich im besten Kaffeehaus, den man sich nur vorstellen kann. I said, let's go there again. Come on, we gotta go. Ich habe dann gesagt, okay, dort wollen wir nochmals hingehen. We're standing on the corner. Also wir stehen da an der Ecke. Pounding headache. Ich hatte da wirklich Kopfweh. War müde. And I'm like, you know what? Maybe we should. I'm thinking to myself now. Maybe I'll just go home and sleep. Ich habe mir gedacht, eigentlich sollte ich nach Hause gehen schlafen. And I said, no, I'm going to spend this time with Pastor Igor because I know who knows what the future holds. Dann habe ich mir gedacht, nein, ich verbringe diese Zeit mit Pastor Igor. Wer weiß, was noch kommt. Flag somebody down. Also er winkt da jemand her. So I'm sitting in the back seat, just trying to close my eyes. Ich sitze da hinten im Auto drin und versuche meine Augen zu schließen. And usually they just you just tell a guy where he's going, where you want to go, and there's silence in the car. Und gewöhnlicherweise sagst du einfach, wohin du fahren magst, und dann ist es ruhig im Auto. But I hear them talking. Und dann höre ich, wie sie sprechen. And then we get to the coffee shop and I finally open my eyes. Und als wir dann schließlich zum Kaffeehaus dorthin kommen, öffne ich meine Augen. And Pastor Igor turns around and goes, he's going to have coffee with us. Und der Pastor Igor dreht sich zu mir und sagt, er wird mit uns einen Kaffee trinken gehen. A fish. Und ich habe mir gedacht, wow, ein Fisch. We asked for a fish yesterday, we got one. Wir haben gestern um einen Fisch gebeten. It's a big one too. Einen großen noch. He's on the line. Come on. Der ist auf der Angelschnur. Der hängt sure dran. Enough, this man. Und ganz sicherlich war es so, dass dieser Mann dann ein Problem hatte als Spieler. He lost everything. Er hat alles verloren, alles except for his car. außer seinem Auto. His whole paycheck he just completely squandered. Also er ist völlig pleite gewesen. And he had been driving around for 48 hours straight, not getting one minute of sleep. Und er ist schon 48 Stunden unterwegs gewesen mit seinem Auto, ohne zu schlafen. And when he saw that he knew I was a foreigner. Und er sah uns und er wusste, dass ich Ausländer war. And he asked, and Pastor Igor said, "Yeah, he's a pastor, and I'm a pastor." Und hat dann den Pastor Igor gefragt und er gesagt, ja, er ist auch Pastor und ich bin es auch. And his tears came to his eyes. Und dann begann er zu weinen. "You're a pastor. Du bist ein Pastor. I need to talk to you. Ich muss mit dir sprechen." And so he said, "We sat down, and Pastor Igor interpreted." Und dann saßen wir eben da zusammen und Pastor Igor hat übersetzt. My wife kicked me out of the house 2 days ago. Vor 2 Tagen hat mich meine Frau hinausgeschmissen. And I deserve to be kicked out of the house. Und ich habe es verdient, dass sie mich hinausgeworfen hat. And so we just each took turns. Und das wir haben uns abgewechselt. Sharing the hope of the gospel to him. Und haben ihm die Hoffnung des Evangeliums mitgeteilt. And how God wanted to be there for him. Und wie sehr Gott für ihn wäre, haben wir ihm gesagt. And he prayed with us at the coffee shop. Und er hat dort mit uns gebetet in diesem Kaffeehaus. And he just, you know, I did. He just would look in my eyes. Und er hat mir in die Augen geblickt. And he'd look as I'd be sharing. Und als wir ihm da etwas eben mitgeteilt haben. And you could tell he was saying, "Is this really true?" Da habe ich an seinem Blick gesehen Is die Frage. Really true? Stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich? And so. After we were done, he said, "Please come to the church. We have a service Wednesday night. Please come." Und als das vorbei war, dann haben wir zu ihm gesagt, "Möchtest du in die Gemeinde kommen? Wir haben Gottesdienst am Mittwochabend. Bitte komm." Come to find out, the guy lives like 1/8 of a mile from where we have church. Wir haben dann herausgefunden, dass der sehr nahe von der Gemeinde ist. He goes, "Yeah, I'll be there." Und er hat gesagt, "Ja, ich komme." Wednesday night he shows up. Und am Mittwochabend war er da. And so it was amazing because we were able to share with the church there. Und das war so erstaunlich, weil wir haben das eben der Gemeinde mitgeteilt. God answers prayer. Gott, er beantwortet Gebete. God gave us a fish. Gott hat uns einen Fisch gegeben. It was a big one. Es war ein großer. And the amazing thing was is that after the service. Und das Erstaunliche dabei nach dem Gottesdienst. He says, "I went to my wife." Da hat er gesagt, ich bin zu meiner Frau heute gegangen. And I told her, "I'm a brand new man." Und habe zu ihr gesagt, ich bin ein neuer Mensch. "I don't expect anything from you." Ich erwarte nichts von dir. "And I'm not asking to come back yet." Und ich erwarte auch nicht, dass du wieder zurückkommst. "I want you to see that I'm a brand new man." Ich möchte sehen, dass du ein neuer Mensch bist. "And then when you see it in me, I want you to come and visit this church." Und dann, wenn du das in mir siehst, dann möchte ich, dass du in diese Gemeinde kommst. "That showed me how to be a new man." Die mir nämlich gezeigt hat, wie ich ein neuer Mensch sein kann. And it was amazing because we were so rejoicing. Und das war so erstaunlich. Wir haben because uns so that's gefreut. How specific God is. Weil genau so spezifisch God antwortet loves Gott. To be our friend. Und Gott mag das so sehr, unser Freund God zu sein. God loves to answer the big prayers. Gott liebt die großen Gebete. And he loves to answer the little prayers. Und auch die kleinen Gebete. He loves to hear your heart's cry. Er möchte eure Herzen ausrufen hören. You see, that's why. Und deshalb, that's the thing that changes our heart. Das ist es, was unsere Herzen ändert. That's the thing that just continues to keep our heart on fire. Und das ist es, was auch unsere Herzen brennend erhält. It's not the big things. Da geht's nicht um it's the little, it's die großen the little Dinge. Things. Es geht um die kleinen Dinge. And so the most important thing is never to get in a rut in your prayer life. Also das Wichtigste dabei ist, dass du einfach nicht müde wirst in deinem Gebetsleben. Because if you do, then you know what's happening? Weil wisst ihr, was dann geschieht? He's not your you're losing touch with your friend. Du verlierst dann die Beziehung zu deinem Freund. Because if you have a friend, weil wenn du einen Freund hast, that friend every time you see him, it just warms your heart, doesn't it? Jedes Mal, wenn du ihn siehst, das erwärmt dich doch im Herzen, nicht wahr? Because you don't have any pretense with your true friends. Weil du hast ja da keine You don't have to be somebody you're not. Du musst da nichts anderes darstellen, als du es bist. Because you know that a friend, weil du weißt, dass ein Freund, will, you know, true friend involves loyalty. Ein wahrhaftiger Freind loyal ist dir gegenüber. And you're loyal to the love and the history you have with that friendship. Und du bist dieser Beziehung gegenüber und dem, was du bereits erlebt hast, gegenüber loyal. God is loyal to you and I. Und Gott ist auch mit uns verbunden. Because of the history of the friendship that he has with us. Wegen dieser Geschichte, die ihn mit uns verbindet. We didn't make him our friend first. Also wir haben ihn nicht zu unserem Freund zuerst gemacht. He made us his first. Er hat zuerst den ersten Schritt gemacht. He says, you're not my servant. Er hat gesagt, ihr seid nicht meine Diener. You're my friend. Ihr seid meine Freunde. I show you my will. Ich zeige euch, was ich will. I enjoy being with you. Und ich genieße es, mit euch zusammen zu sein. Legalism produces servants. Legalismus schafft Diener, Knechte. Without understanding the heart of the friendship of the relationship. Wir müssen das verstehen, was es bedeutet, eine Freundschaft zu haben. Because they don't understand the ways of God. Weil sonst versteht man nicht die Wege Gottes. It says in Psalm 103. Im Psalm 103. That it says that he taught the children of Israel. He showed them things. Da heißt es, dass er den Kindern Israels etwas gezeigt hat. But it's amazing because he says, but he showed his ways to Moses. Und es heißt, dass er die Wege dem Mose seine Wege ihm kundgetan hat. Because Moses, out of everyone, was the one he spoke to face to face. Weil Mose war der einzige, dem er von Angesicht gegenüber gestanden hat. Moses knew his father's heart. Und Mose kannte das Herz seines Vaters. And he wasn't just God. Das war nicht bloß Gott. And he wasn't just the Lord and the provider. Das war nicht bloß der Herr und auch der Versorger. He wasn't just the one who led the way. Das war nicht bloß derjenige, der den Weg gezeigt hat. He was the one Moses knew he could fall on his face before. Es war derjenige, vor dem Moses sich aufs Angesicht niederwerfen konnte. Und da, wo er auch reagieren konnte. That's why in Isaiah it says, "Come, let us reason together." Deshalb heißt es im Jesaja-Buch: "Kommt doch her, lasst uns gemeinsam miteinander reden." What that means is, come to me. And freak out in front. I don't care. React. I don't care. Und was es eigentlich heißt, das kommt her. Ich möchte euch sehen in euren Reaktionen. Because I'm the one you're supposed to go to. Weil ich bin ja derjenige, zu dem ihr gehen sollt. The problem is we react to the people that are close to us. Aber das Problem dabei ist, wir reagieren auf diese Leute, die uns sehr nahe stehen. And we end up putting our foot in our mouth, or end up having to repent later on. Und dann sind wir so weit, dass wir da ja. Instead of reagieren, sehr aggressiv reagieren. Instead of going to God, anstelle zu Gott zu gehen. Saying, God, I don't understand. Und zu Gott sagen, ich verstehe es nicht, Gott. God, I don't like this. Ich mag das nicht. God, what is going on? Was ist denn da los, Gott? God, I can't. You know, he loves that. Aber das mag er. Because if we stay, he just says, "Hey, you're with me. This is great." Ja, er mag das. Er sagt, das ist großartig. Du bist mein Freund. And I bet you more times than not, he laughs. Und ich wette mit euch, when we come to him, he laughs. Ich wette mit euch, er lacht auch darüber, you know, wenn wir zu ihm kommen. I remember when 1979 Pastor Stevens preached a message. Ich erinnere mich an eine Botschaft, die Pastor Stevens 1979 gepredigt hat. Where the definition of grace. Da ist es gegangen um die Definition von Gnade. Summed up in two words. Zwei Worte drückt das aus. So what? Na, was soll's? God, I sinned. Gott, ich habe gesündigt. Okay, so what? Na und, was soll's? But Lord, I did it again. Aber Herr, ich hab's wieder gemacht. I paid for it. So what? Ich habe dafür bezahlt, was soll's? It's already been taken care of. Ich habe mich darum schon gekümmert. Wow, really? Wirklich? Yeah, so what? Who cares? Yeah, was soll's? You give it to me, it's mine. Forget about it and go on. Vergiss es und geh einfach weiter voran. You see, that's the key about getting to know God's nature. Aber das ist der Schlüssel, wenn wir zu Gott kommen möchten, das Wesen von Gott erfahren wollen. As a friend. Ihn als Freund erkennen wollen. And realize that it is a true privilege. Und erkennen, dass es ein wirkliches Privileg ist. A true privilege that every time, like tonight, when we worship God. Ein wahrhaftiges Privileg, so wie heute Abend, wenn wir Gott anbeten. And we stopped and prayed. Und dass wir da innehalten und beten. And just like Pastor Rob said, you know, you look at the words of that first song. Und so wie Pastor Rob gesagt hat, du schaust auf die Worte dieses ersten Liedes. I was in need of a friend. Ich hatte einen Freund nötig. Oh, thank you, God. Oh, danke Gott. Today I made a phone call to Florida. Heute habe ich in Florida angerufen. I talked to a friend. Ich habe mit einem Freund gesprochen. And you know, he made me weep. Und er hat mich zum Weinen gebracht. Every time I talk to this guy. Jedes Mal, wenn ich mit diesem Mann spreche, builds me up and builds me up. Der baut mich auf und baut mich and auf. I said, you know, I only talk to this man once in a while. Und ich spreche nicht so oft mit diesem Menschen. But every time I get off the phone with him. Aber jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche am Telefon, I never forget what he says. Vergesse ich niemals dann, was er He's gesagt so hat. He's so edifying. Der ist so aufbauend. You know, that's the same way God wants to be with us. Und genauso möchte es auch Gott mit uns halten. When we get up off our knees. wenn wir auf unsere Knie gehen, and he just whispers those loving promises to us. Und er flüstert uns diese liebevollen Verheißungen and he builds zu us up. Und baut uns auf. We walk away and we're changed. Und dann gehen wir weg und wir sind verändert. We walk away and we're refreshed. Wir sind verändert und erfrischt. We walk away and we're encouraged. Wir gehen weg und sind ermutigt. And that's what a true friend does. Und das ist es, was ein wahrhaftiger Freund macht. Let's pray. Beten wir. Father, we thank you that you have made us your friend. Vater, wir danken dir, dass du uns zu deinem Freund gemacht hast. And that friendship never changes. Und dass diese Freundschaft sich niemals ändert. It only gets stronger. Sie wird bloß noch enger. It only reveals itself in a sweeter way every day. Und sie offenbart sich immer schöner und schöner. And the only thing you ask of us, und das Einzige, was du von uns möchtest, is to respond to the initiation of the friendship. Ist auf das zu reagieren, was du uns anbietest in deiner Freundschaft. And Lord, thank you for giving us friends. Und danke, dass du uns auch Freunde gibst, Herr. Friends that lay down their lives for others. Freunde, die ihr Leben niederlegen für andere. Friends that are friends forever. Freunde, die Freunde für alle Zeit sind. Friends that are the sharp iron sharpeneth iron friends. Freunde, die Freunde der ja des Spruches Eisen schärft das Eisen gemäß sind. Thank you, God. Danke, Gott. And Lord, if there's one here. Und Herr, wenn da jemand ist heute Abend, that doesn't know you as that friend, der dich nicht kennt so als Freund, Lord, I just pray that tonight, Herr, dann bete ich heute, that they would just say this prayer, dass dieser Mensch dieses Gebet spricht, quietly to themselves, und zwar ganz still zu sich selbst. Say, Lord Jesus, come in. Sag heute Abend, Herr Jesus, komm zu mir. Be my friend. Sei mein Freund. Be my friend, God. I need a friend. Sei mein Freund, Gott. Ich brauche einen Freund. Lord, I see now. You've laid your life down for me. Ich sehe das jetzt, Herr. Du hast dein Leben für mich hingelegt. And you love me. Und du liebst mich. And Lord, if you're saying that right now. Und wenn du dieses Gebet jetzt sagst, just slip your hand up. We want to pray for you. Dann heb kurz deine Hand. Ich möchte für dich beten. If you're saying that, just slip your hand up. Wenn du das jetzt aussprichst innen drinnen, dann sag, dann heb deine Hand. Father, we thank you for that one. Vater, wir danken dir für diesen einen Menschen. Lord, I just pray that you would just draw so close to them. Ich bete, dass du dich diesem Menschen so sehr näherst, Herr. And they would see you as that friend. Dass dieser Mensch sieht, dass du dieser Freund bist. A friend that sticks closer than a brother. Ein Freund, der dir näher ist als ein Bruder. And Lord, teach us what it means to be a friend like never before. Und Herr, wir beten dafür, dass du uns das lehrst, was es bedeutet, Freund zu sein. We develop our friendship with you, weil wenn wir unsere Freundschaft mit dir ausbauen, we can truly be a friend to others. Dann können wir auch wahrhaftige Freunde für andere sein. We just love you and thank you and praise you. Wir lieben dich, wir danken dir und wir preisen dich. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen.